Die erste Frage ist, darf man über dieses Buch Adolf Hitlers Mein Kampf lachen? Und die Antwort ist ganz einfach, nein. Aber man kann gar nicht anders. Und deswegen wird zwischendurch nichts anderes übrig bleiben, als zu lachen. Das Zwerchfell wird sich von allein in Bewegung setzen, bei Sätzen, die unendlich lang sind, mit und so weiter, Punkt, Bindestrich, abgekürzt werden, bei Tierbeispielen, die so nicht richtig sind, und bei bayerischen Füllwörtern beispielsweise, wie allein und ja, die zuhauf in diesem Text vorkommen. Die zweite Frage ist, darf man am Ende der Lesung klatschen? Und das ist auch eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten sollte. Wenn aber jemand das Gefühl hat, er muss klatschen, weil er den Text so gut findet, dann ist es egal. Also dann kann er das gerne machen. Aber das ist dann nicht so interessant für mich. Ich denke, das ist besser, wenn man das auf der NPD-Sitzung macht oder auf der DVU oder auf der Republikaner-Sitzung. Da kommen diese Appläuse sicher besser an. Dritte Frage ist, darf man und kann man zwischendurch ein Nickerchen halten? Für die Hinteren beantwortet sich das von selbst, nein. Weil ihr steht ja. Und ich übrigens im Moment aus Solidarität auch noch. Und die zweite Frage, also 2a, die Antwort dazu ist, man kann auch gar nicht wach bleiben bei diesem Text ohne weiteres. Also es wird schon schwer sein, dabei zu stehen, ohne irgendwie sich ein Bein umzuknicken oder umzufallen oder mit dem Kopf gegen die Wand hier zu stoßen. Soweit, so gut. Ich lese zwischendurch, was aus diesem Buch vor Adolf Hitlers Mein Kampf, habe ich glaube ich schon erzählt, heißt es. Und zwischendurch erzähle ich was zu dem Text und das ist viel, viel interessanter als das Buch selbst. Ich glaube, wir werden dann gemeinsam herausfinden, ob das Buch so besonders ist, wie es der Gesetzgeber macht. Denn Mein Kampf, und das ist das Letzte, was ich im Voraus sage, ist ein verbotenes Buch. Erster Band, eine Abrechnung im Elternhaus. Als glückliche Bestimmung gibt es mir heute, dass das Schicksal mir zum Geburtsort gerade Braunau am Inn zuwies. Liegt doch dieses Städtchen an der Grenze jener zwei deutschen Staaten, deren Wiedervereinigung mindestens uns Jüngeren als eine mit allen Mitteln durchzuführende Lebensaufgabe erscheint. Deutsch-Österreich muss wieder zurück zum großen deutschen Mutterlande. Und zwar nicht aus Gründen irgendwelcher wirtschaftlicher Erwägungen heraus, nein, nein. Auch wenn diese Vereinigung wirtschaftlich gedacht gleichgültig, ja selbst wenn sie schädlich wäre, sie müsste dennoch stattfinden. Gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich. Das alte Österreich war ein Nationalitätenstaat. Der Angehörige des Deutschen Reiches konnte im Grunde genommen wenigstens damals gar nicht erfassen, welche Bedeutung diese Tatsache für das Leben des Einzelnen in einem solchen Staat besitzt. Man hatte sich nach dem wundervollen Siegeszuge der Heldenheere im deutsch-französischen Kriege allmählich immer mehr dem Deutschtum des Auslandes entfremdet, zum Teil dies auch nicht mehr zu würdigen vermocht oder wohl auch nicht mehr gekonnt. Von dem ewigen, unerbittlichen Kampfe um die deutsche Sprache und deutsche Schule und deutsches Wesen hatten nur ganz wenige Deutsche aus dem Reich eine Ahnung. Erst heute, da diese traurige Not vielen Millionen unseres Volkes aus dem Reiche selber aufgezwungen ist, die unter fremder Herrschaft vom gemeinsamen Vaterlande träumen und sich sehnend nach ihm wenigstens das heilige Anspruchsrecht der Muttersprache zu erhalten versuchen, versteht man auch in größeren Kreisen, was es heißt, für sein Volkstum kämpfen zu müssen. Überall und immer, in jeglichem Kampf, gab es auch im Sprachenkampf des alten Österreich drei Schichten. Die Kämpfer, die Lauen und die Verräter. Schon in der Schule begann diese Siebung einzutreten. Denn es ist das Bemerkenswerte des Sprachenkampfes wohl überhaupt, dass seine Wellen vielleicht am schwersten gerade die Schule als Pflanzstätte der kommenden Generation umspülen. Um das Kind wird dieser Kampf geführt und an das Kind richtet sich der erste Appell dieses Streites. Deutscher Knabe, vergiss nicht, dass du ein Deutscher bist. Und Mädchen, gedenke, dass du eine deutsche Mutter werden sollst. Wer der Jugendseele kennt, der wird verstehen können, dass gerade sie am freudigsten die Ohren für einen solchen Kampfruf öffnet. In hunderterlei Formen pflegt sie diesen Kampf dann zu führen, auf ihre Art und mit ihren Waffen. Sie lehnt es ab, undeutsche Lieder zu singen, schwärmt umso mehr für deutsche Heldengröße, je mehr man versucht, sie dieser zu entfremden, sammelt am vom Munde abgesparten Hellern zum Kampfschatz der Großen. Sie ist unglaublich hellhörig dem undeutschen Lehrer gegenüber und widerhaarig zugleich, trägt die verbotenen Abzeichen des eigenen Volkstums und ist glücklich dafür, bestraft oder gar geschlagen zu werden. Sie ist also im Kleinen ein getreues Spiegelbild der Großen, nur oft in besserer und aufrichtigerer Gesinnung. Auch ich hatte so einst die Möglichkeit, wenn auch in verhältnismäßig früher Jugend, am Nationalitätenkampf des alten Österreich teilzunehmen. Für Südmark und Schulverein wurde da gesammelt, durch Kornblumen und schwarz-rot-goldene Farben die Gesinnung betont, mit Heil begrüßt und statt des Kaiserliedes lieber Deutschland über alles gesungen, trotz Verwarnung und Strafen. Dass ich damals schon nicht zu den Launen gehört habe, versteht sich von selbst. In kurzer Zeit war ich zum fanatischen Deutschnationalen geworden, wobei dies allerdings nicht identisch ist mit unserem heutigen Parteibegriff. Wenn ich nun das Ergebnis dieser Zeit nach so vielen Jahren mir prüfend vor Augen halte, so sehe ich zwei hervorstechende Tatsachen als besonders bedeutungsvoll an. Erstens, ich wurde Nationalist. Zweitens, ich lernte Geschichte ihrem Sinne nach verstehen und begreifen. Ja, das ist der erste Ausschnitt aus meinem Kampf, der viele Zuhörer überrascht, denn die meisten Leute kommen in die Vorstellung, heute ist, glaube ich, die 800 XY, und denken, der Adolf war doch doof. Wie konnte der sowas schreiben? So komplizierte Sätze. Und die, die am stärksten überrascht sind von dieser Schreibkunst des Führers, sind diejenigen, die ihn eigentlich am meisten lieben und ihm deswegen auch am wenigsten zutrauen. Nun, aber am Schreiben sollte es nicht scheitern. Adolf Hitler konnte ganz gut schreiben, nur musste er für die Produktion dieses Buches Mein Kampf nicht wirklich schreiben. Er hat es nämlich diktiert. Und deswegen ist das Buch eine festgehaltene Rede. Hitler hat das Buch 1923 im Gefängnis in Landsberg am Lech seinem späteren Stellvertreter Rudolf Hess in die Schreibmaschine gesprochen. In diesem Knast saß Hitler, weil er einen Putsch versucht hat, der missglückte. In München wurde das Ganze niedergeschlagen. Hitler stürzte bei dieser Niederschlagung an der Feldherrnhalle, verstauchte sich die Schulter und durfte deswegen im Knast in Landsberg am Lech den Anstaltsarbeiten fernbleiben. Er durfte sich auch mit seinen Gefolgsleuten treffen. Die Besuchszeiten waren großzügig geregelt. Er bekam sogar Schreibmaschine und Schreibpapier zur Verfügung, durfte zivile Kleidung tragen. So war es also möglich, dass Hitler, wie er selbst sagt, in kurzen und knappen Worten seinen Werdegang zu nationalem Bewusstsein aufs Papier bringt, dass diese Worte weder kurz noch knapp sind und dass sie überhaupt nicht das beschreiben, was Hitler eigentlich beschreiben will. Das merkt man spätestens, wenn man das Buch dann irgendwann in den Händen hält. Weiß jemand noch, wie das erste Kapitel hieß? Die meisten vergessen es, denn es hat nichts mit der Überschrift zu tun. Im Elternhaus. Und so... So ist das auch im weiteren Verlauf des Buches. Es wird ein Oberbegriff vorgegeben und Adolf Hitler resoniert, schwadroniert, spuckt, geifert, kotzt das alles aus, was ihm dazu einfällt. Das Buch selbst, hier habe ich eine Ausgabe mitgebracht, ist dann 1925 zum ersten Mal im Franz Ehr und Nachfolger Verlag in München erschienen mit einer Auflagenzahl, mit einer Ausgabenzahl von 300.000 Exemplaren. Diese Zahl steigerte sich von Jahr zu Jahr und 1943 aus diesem Jahr, als diese Ausgabe, hatte das Buch eine gigantische Verkaufszahl von 9.190.000 Exemplaren laut Klappentext erreicht. 9.190.000 Exemplare, das ist so viel wie Hera Lindts Superweib mal 10 oder Alfred Biolecks Kochbuch mal 5 oder Harry Potter mal 3 oder was auch immer. Jedenfalls ist das unerreichbar hoch. Und das 1943, und man fragt sich, wie konnte es kommen, dass so viele Menschen das Buch gekauft haben. Es sollte 7 Reichsmark 20 kosten in dieser Volksausgabe, aber es gab auch Ausgaben für 24 Reichsmark in Halbleder, Geschenkausgabe. Wie konnten also die Leute das Buch kaufen, ohne es zu lesen? Denn nur 0,002% der Bevölkerung, so weiß man, so schätzt man heute, kennen das Buch von Anfang bis Ende. Und dass heute wieder so viele Zuschauer da sind, das hat vielleicht was mit der langen Nacht der Museen in Köln zu tun. Aber auch überall sonst, wo ich hinfahre, kommen sehr viele Leute, weil eben viele dieses Buch nicht kennen. In Wirklichkeit ist der Grund dafür, dass das Buch angeblich so verkauft wurde, ein Gesetz, nachdem ab 1935, dieses Gesetz wurde von Hermann Göring erlassen, in jedem deutschen Haushalt eine Ausgabe von Mein Kampf zu existieren hatte. Das Buch wurde zu diesem Zweck verschenkt, und zwar zu jeder erdenklichen Gelegenheit. Hätten wir also 1943 gemeinsam Abitur gemacht, vielen Dank, dann wäre es sicher gewesen, dass der Direktor uns am Ende eine Ausgabe von Mein Kampf in die Hand gedrückt hätte. Als Beilage zum bestandenen Abitur. Aber auch wenn man das Abitur nicht bestanden hätte, dann hätte es Mein Kampf gratis dazugegeben. Wenn die Oma gestorben ist, dann musste man sich schon vom Bestattungsunternehmer ein Buch aufschwatzen lassen. Wenn ein neuer Enkel auf die Welt kam, von der Hebamme. Wenn der Fußballverein gewann, eine Runde Mein Kampf für alle. Das Buch regnete also millionenfach auf die Häupter, noch ahnungslosen Häupter der Deutschen hernieder. Und niemand wollte es so recht wahrhaben, denn das, was in Mein Kampf steht, das ist schon wirklich eine Offenbarung, wenn es zumindest in psychologischer Sicht einmal betrachtet wird. Denn es sind viele, viele persönliche Ansammlungen von Erlebnissen, von Formulierungen und Geistesblitzen, die Hitler da zu Papier gebracht hat, so dass man, wenn man es heute liest, eigentlich sich auch nur noch darauf beschränken kann. Denn politisch steht in dem Buch wenig. Es ist weder ein Parteiprogramm, noch ist es eine Biografie, noch ist es ein Roman. Es ist eben eine Ansammlung von sehr wirren Sätzen. Nun, ich habe zu Anfang gesagt, das Buch ist verboten, und das ist wahr. Es ist heute nicht erlaubt, in Deutschland Mein Kampf zu verkaufen. Es ist auch nicht erlaubt, das Buch zu kaufen. Aber, und jetzt haben wir schon einen kleinen Hinweis darauf, dass der Gesetzgeber ein Problem mit diesem Buch hat, der Besitz ist erlaubt. Und zwar strengstens. Nun, wie kann man etwas besitzen, was man weder kauft noch verkauft? Jemand weiß also, dass das Buch existiert, und diejenigen, die es zu Hause haben, sollen es behalten, nur soll niemand dafür Geld bezahlen oder Geld verlangen. Öffentlich daraus vorzutragen, also das, was wir heute machen, ist auch verboten, wenn man, und jetzt kommt wieder die Kurve nach hinten, das Ganze an einem Stück vorträgt. Geile Lache. Also wenn man das ganze Buch an einem Stück vorträgt und keine Pause macht und nicht kommentiert und, also all das ist unmöglich, und deswegen ist auch der öffentliche Vortrag erlaubt. Die Frage ist, wer macht sich eigentlich die Mühe, wer verbietet das und wer weiß eigentlich nicht, wenn er es schon verbietet, dass es mittlerweile über 50 Millionen, ja man schätzt sogar 60 Millionen Ausgaben von Mein Kampf im Umlauf gibt. Ganz einfach, das Buch gehört einer Institution. Und zwar nicht dem Bundeskanzler, nicht Helmut Kohl oder Roland Koch und auch nicht Joschka Fischer oder Roman Herzog. Wer verbietet das also? Die Antwort ist unglaublich, aber wahr. Das Buch gehört heute dem Finanzministerium in Bayern. Tatsächlich, die Bayern besitzen heute Mein Kampf. Und das tun sie, naja, ich würde sagen, nicht ungerne, denn sie verbieten Mein Kampf im Namen aller Deutschen und sagen, die Publikation von Mein Kampf würde dem Ansehen der, nicht Bayern, sondern der Deutschen im Ausland zum Beispiel schaden können. Das ist ganz interessant, denn wenn man ins Ausland fährt, dann sieht man, da gibt es Mein Kampf, vollkommen legal. Hier ist die englische Ausgabe, Mein Kampf. 16 Pfund kostet es, man kann in eine Buchhandlung gehen und ganz offiziell das sogar mit nach Deutschland bringen. Denn wie gesagt, wenn dann der bayerische Grenzbeamte kommt und sagt, ja, was ist denn das? Dann können sie sagen, ah, Mein Kampf. So, vorher haben sie das. Ja, das weiß ich nicht, ich kann es doch besitzen oder nicht? Und dann sagt er, ja, was ist denn das? Ja. Mein Kampf! Wo haben Sie das? Aus Istanbul. 1 Million türkische Lira. Es ist so viel wie... es gibt in der Türkei gibt's jetzt diese Lotto-Show mit Günter Jauch, diese Quiz-Show. Und die heißt da die 500 Milliarden Lira-Show. Und für die erste Frage, so, wie heißen Sie? Weiß ich nicht. Kann ich jemanden anrufen? Da gibt's schon, satte 100 Millionen türkische Lira auf die Kralle. Und deswegen, 1 Million ist nicht viel. Das war vor ein paar Stunden noch 1,20 Mark. Und das wissen die Türken. Und sie wissen auch, dass das Buch sich schlecht verkauft. Und deswegen schreiben sie auch ganz souverän auf den Klappentext: Mein Kampf, eines der großen Werke antimarxistischer Weltliteratur. Überall auf der ganzen Welt gibt es Mein Kampf. Es gibt das Buch in Griechisch, auf Spanisch, Italienisch, Französisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Kirgisisch, Kasachisch, Georgisch, Indisch, Chinesisch, Japanisch, Mongolisch. Und wen wird es überraschen, das Buch existiert auch auf Hebräisch. Man kann in Israel heute auch Mein Kampf kaufen. Nur eben Deutschland, Österreich, Schweiz, das sind die drei Länder, in denen es Mein Kampf nicht im Original gibt. Jetzt sind Sie es leid, sich von dahergereisten Türken irgendwas aus Mein Kampf vorlesen zu lassen, haben schon seit längerem eine Affinität zu kurzen Haaren, tragen blaue, graue, grüne Bomberjacken und Springerstiefel und spielen gerne Baseball mit den Köpfen fremder Leute. Und dann sagen sie sich: Ich bin satt! Ich geh jetzt mal mit dem nächsten Buch an und dann kommen wir Mein Kampf! Dann gehen sie da rein und sagen: Guten Tag! Bitte kommen Mein Kampf! Und dann sagt die Buchhändlerin: Ja, kein Problem, schreien Sie nicht so. Und tippt das ein und sagt: 35,70 Mark. Und dann: Nein! Nicht das Theaterstück! Georges Tabori! Mein Kampf! Von Adolf Hitler! Polizei oder Krankenwagen? Egal, sie überwältigen die, kurzes Handgemenge, Tarasfat! Und dann tippen sie ein: Mein Kampf! Nicht mit 4 F, ein F. Und dann kommt dieses Buch: Signalfarben rot, weiß, schwarz. Aber eine kommentierte Auswahl von Christian Zentner, kastrierte Version, nur weniges aus dem Buch drin, viel Kommentar leider. Christian Zentner sagt aber, das ganze Grauen von Mein Kampf kennt man auch nur, wenn man das ganze Buch gelesen hat. Das alles wäre uninteressant und würde auch nicht den Beginn einer Kriminalgeschichte markieren, wenn wir nicht heute in einem ganz anderen Zeitalter leben würden. Und spätestens jetzt beginnt dieser Aberwitz, der im Text enthalten ist, auch auf die Recherche zu wirken. Man stellt plötzlich fest, das Ganze ist eine ganz große Kabarettgeschichte, die da abläuft. Gesetzgeber und Autor spielen sich Hand in Hand. Hasser und Liebende, alle ziehen sie an einem Strang, wenn es darum geht, den Mythos Adolf Hitler zu zelebrieren. Das Internet nämlich ist heute eine wesentliche Zugangsquelle zu nationalsozialistischer Propaganda. Wenn Sie in eine Suchmaschine mal Hitler eingeben, dann kommt da tatsächlich eine Adolf Hitler Homepage ans Tageslicht. Wieder in den Signalfarben schwarz, weiß, rot muss man einen von zwei Buttons anklicken, nachdem man vorher mit äußerst undeutschen Kreditkarten bezahlt hat. Und diese zwei Buttons enthalten bezeichnenderweise ein Hakenkreuz, was aber noch interessanter ist: hinter beiden Buttons verbirgt sich der gleiche Inhalt. Also das ist nur, um die Treffsicherheit zu erhöhen, weil diese Reflexe, die sind so minder, dass man wahrscheinlich dann die Treffsicherheit eben verliert. Ich habe das mal ausprobiert, in einer hellen Stunde dem Adolf auf den Schnäuz zu klicken. Und das hat auch geklappt. Oder auf den Stiefel. Oder auf den Pimmel. Ist egal, man kann klicken, wo man will. Es kommt immer die nächste Seite. Die nächste Seite ist eine A Short Discussion of Racial Differences. Also auf Englisch, komischerweise. Ist aber ein Hinweis darauf, woher die Seite kommt. Aus Amerika, nämlich der Herausgeber ist der Ku Klux Klan. Und all das, was ich Ihnen vorlese, ist legal. In dieser Short Discussion of Racial Differences wird beschrieben, dass Plato und Aristoteles schon herausgefunden hätten, dass die Gehirnkapazität von Kaukasiern im Vergleich zu Afroamerikanern 25 IQ-Punkte mehr betragen würde. Also Aristoteles und Plato haben Afroamerikaner, die gibt es doch da noch gar nicht. 1492 ist der Kolumbus erst rüber. Da war Aristoteles schon Homus. Also, vergessen Sie es, diese Seite bringt nichts. Ist nur ein Zeichen dafür, was alles legal ist. Es gibt eine andere Seite, die ist ähnlich. Und die ist dann auf Deutsch. Und die ist dann schon etwas deutlicher. Das Adolf Hitler Message Board, das schwarze Brett, an dem man seine persönlichen Nachrichten an den Führer hinterlassen kann. Und das Schöne ist, man bekommt persönliche Antworten. Von Leuten, die sich für den Führer halten. Hier, beispielsweise ganz legal, lese ich Ihnen mal vor, was ein gewisser Sascha schreibt. Sascha. Und er schreibt unter der Rubrik Türken klatschen ein kleines Gedicht. Penner, Assis, Türken, Polacken und anderes Gesocks gehören auf die Müllkippe. Die wird gelegentlich angezündet. Vorher hat jeder Deutsche das Recht, die Wichser zu foltern, bis sie winseln, ins Drecksmaul reinpissen. Und falls die Pisse nicht geschluckt wird, gibt's ein paar deutsche Tritte in die Fresse. Geil ist auch einem Kanacken die brennende Kippe in die Vorhaut zu brennen. Lass sie alle schreien, bis sie nicht mehr können, die Wichser gehören ausgerottet. Deutsches Reich, gezeichnet Sascha. Schön, Sascha. Jetzt wollen wir mal ausprobieren, ob das auch klappt, was du da vorhast. Abgesehen davon hast du einen sehr undeutschen Namen, aber das ist ja egal. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, wie Sascha vor diesem Türken steht und dem ins Gesicht pissen will, wie er das sagt. Hose runter also und ein Pimmel in Gesichtshöhe zum Türken. Und das sieht dann der Führer. Wie die da beiden so vollkommen schwul sich gegenüberstehen. Egal, andere Version. Der Sascha will jetzt dem Türken die Vorhaut abflemmen. Da muss der Sascha ja in die Knie und der Türke die Hose runterlassen. Und steht der Türke vor dem und der Sascha mit seinem Feuerzeug, wo ist die scheiß Vorhaut? Die Türken haben ja keine Vorhaut. Meistens, fast immer. Und nicht nur die Türken. Der einzige Grund, übrigens hier, mein Kampf ist komplett veröffentlicht im Internet, darauf wollte ich hinaus. Hier ist der Beweis auf Englisch, dann auf Deutsch, kann man ganz legal sich ausdrucken. Wenn es dann auf dem Tisch liegt, kann man sagen, ich weiß nicht, wie es hier hingekommen ist, aber besitzen darf ich es ja. Der einzige Grund, weshalb ich das Buch verbieten würde, das sind die grammatikalischen Fehler, die darin enthalten sind. Und einen solchen grammatikalischen Fehler und ein solches Kapitel, das habe ich jetzt als nächstes. Da geht es dann um einen Vergleich auch zwischen Mooren, zwischen Pferden und Kraftfahrzeugen. Und diese drei wiederum sind Vorbild für eine bestimmte Rasse. Und wer sollte das anders sein als der Arier als Kulturbegründer? Schöpferisch tätige Völker sind von jeher und von Grund aus schöpferisch veranlagt. Auch wenn dies den Augen oberflächlicher Betrachter nicht erkenntlich sein soll. Am deutlichsten sehen wir dies an der Rasse, die Träger der menschlichen Kulturentwicklung war und ist, an den Ariern. Das Wort der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Der Moor kann gehen, hat leider seine nur zu tiefe Bedeutung. Jahrtausende lang musste das Pferd dem Menschen dienen und mithelfen, die Grundlagen einer Entwicklung zu legen, die nun infolge des Kraftwagens das Pferd selber überflüssig macht. Ah, wegen den Pferden sind wir also so weit gekommen. Wir haben unsere Grundlage mitgebildet. In wenigen Jahren wird es... Wer? Die Pferde? Die Autos? Seine Tätigkeit? Pferde sind doch nicht tätig. Mal Bauern fragen hier in Hürth, wie viele Pferde sind für Sie tätig? Wird es seine Tätigkeit eingestellt haben? Allein? Ohne seine frühere Mitarbeit? Wäre der Mensch nur dort gekommen, wo er ist? Woher wissen die Pferde, dass sie ihre Mitarbeit einzustellen haben? Und wie verständigen die sich? Was sagen die? Oder die Autos? Es ist also kein Zufall, dass die ersten Kulturen dort entstanden, wo der Arier im Zusammentreffen mit niederen Völkern des Unterjochtertalfeld und der Talmata. Bei ursprünglichsten Lebewesen geht der Selbsterhaltungstrieb über die Sorge um das eigene Ich nicht hinaus. Das Tier lebt in diesem Zustande nur für sich, sucht Futter nur für den jeweiligen Hunger und kämpft nur um das eigene Leben. Schon die Gemeinschaft zwischen Männchen und Weibchen über die reine Paarung hinaus fordert eine Erweiterung des Selbsterhaltungstriebes, in dem die Sorge und der Kampf um das eigene Ich sich auch dem zweiten Teil zuwendet. Das Männchen sucht manchmal auch für das Weibchen Futter. Meist aber suchen beide für die Jungen Nahrung. Dieser Aufopferungswille ist am stärksten beim Arier ausgebildet. Das ist interessant, ja? Die Arier-Männchen holen das Futter, die Weibchen die Nahrung. Und dann treffen sie sich im Nest und sagen, es ist ein und dasselbe. Es wird ja faul hier, die doppelte Ration. Außerdem hält der Adolf nicht besonders viel von den Ariern. Und warum? Der Arier ist nicht in seinen geistigen Eigenschaften an sich am größten, sondern im Ausmaße der Bereitwilligkeit, alle Fähigkeiten in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Kanonenfutter. Aha. Jeder Arbeiter, jeder Bauer, jeder Erfinder, Beamte und so weiter, der schafft, ohne selber je zu Glück und Wohlstand gelangen zu können, ist ein Träger dieser hohen Idee. Auch wenn der tiefere Sinn seines Handelns ihm für immer verborgen bliebe. Und wenn man schon so doof ist, dass man zwischen Nahrung und Futter nicht unterscheiden kann und alles tut, was einem gesagt wird, dann zählt auch das nächste Gesetz. Gerade unsere deutsche Sprache aber besitzt ein Wort, das in herrlicher Weise das Handeln nach diesem Sinne bezeichnet. Pflichterfüllung! Das heißt nicht sich selbst genügen, sondern der Allgemeinheit dienen. Dieser inneren Gesinnung verdankt der Arier seine Stellung auf dieser Welt und ihr verdankt die Pferdemenschen. Denn sie allein hat aus dem reinen Geist die schöpferische Kraft geformt, die einzigartige Vermählung von roher Faust und genialem Intellekt die Denkmäler der menschlichen Kultur erschuf. Auch nach dem zweiten Kapitel ärgert man sich, denn die Mühe, die man sich gemacht hat, um an das Buch zu kommen, das Geld, das man vielleicht ausgegeben hat, um es dann tatsächlich auch in Besitz zu kriegen, all das lohnt sich nicht, denn der Inhalt bleibt immer der gleiche. Ob Sie nun 1000 Mark ausgeben für die Ausgabe heute, 1000 Mark kann man für so ein Buch heute locker bezahlen, oder 15.000 für die Geschenkausgabe in Halbleder, es ändert sich nichts am Text. Und Sie stellen fest, die Auseinandersetzung mit Mein Kampf, insbesondere auch mit nationalsozialistischer Ideologie, egal ob sie nun rechts, links, oben, unten sind, ist intellektuelle Schwerstarbeit. Und das ist eigentlich erfreulich, denn gerade diejenigen, die das Buch so toll finden, kann man damit am meisten quälen. Man kann 10 Stunden Mein Kampf lesen und immer wieder dann aufwecken, wenn die Leute schlafen. Nee, ist dein Scheißbuch! Mein Kampf ist also eine gute Waffe gegen Mein Kampf. Nur wie liest man das Buch, wenn man es aus anderen Gründen lesen will, also aus reinem Interesse, wie viele Leute sagen. Es kommen immer wieder Leute in die Vorstellung, die sagen, ich habe das Buch auch zu Hause und habe da aus reinem Interesse mal reingeguckt. So wie ein Mann, der in Berlin da war, ein alter Herr, der hatte das Buch direkt mit dabei. Und das Interesse war so rein, dass er es gleich auswendig gelernt hat. Da habe ich gesagt, ist das normal, dass man das auswendig kann? Ja, ja, falls mich mal jemand fragt. Nun, es gibt andere Möglichkeiten, dieses Interesse zu befriedigen. Beispielsweise auf dem Nachttisch kann man das Buch liegen lassen. Das Problem ist nur, man schläft davon entweder gar nicht oder viel zu schnell ein. und träumt dann komische Sachen, so wie ich. Ich träume jede Nacht immer wieder, dass ich Adolf Hitler bin. Und ich habe das auch aufgegeben, das zu träumen, weil ich weiß mittlerweile, dass ich es bin. Ich gehe morgens raus und bin Adolf Hitler. Ich muss das nicht mehr träumen. Ich gehe in die Bäckerei, sage guten Morgen. Und die guckt und sagt, was ist los? Ich will 3 Brötchen. Sofort, zack, zack. Die denkt, irgendwas ist mit dem nicht in Ordnung. Ich kenne die Stimme. Manchmal abends wache ich dann auf und dann geht das plötzlich weg. So, bin wieder normal. Oh, Gott sei Dank. Und dann denke ich jetzt, bisschen Fernsehen, mach das andere. Guido Knopp. Scheiße, denke ich. Den habe ich eben schon kaputt gemacht und jetzt ist diese Nase schon wieder da. Nein, also Hitler ist immer und überall, in allen Köpfen. Der Mann wird verehrt, er funktioniert. Er erschreckt. Wenn man hier auf dem Heumarkt Heil Hitler ruft, dann rennen die Leute genauso weg wie anderswo. Und die Frage ist, wie kann man das wegmachen? Wie kann man das so machen, dass der Effekt dieses im gläsernen Sarkophag liegenden Monsters ein für alle Mal wirkungslos ist? Aber das ist schwer, dazu muss man, wie gesagt, das Buch lesen. Eine zweite Möglichkeit wäre, es auf dem Küchentisch liegen zu lassen. Und dann kommen Gäste und die sehen das. Dann, hör mal, bist du denn bescheuert? Was sind denn für Bücher am Tisch liegen? Und dann sehen die Haare und man kann dann noch so oft erklären, das ist genetisch, nicht politisch. Dann, was ist mein Kampf? Oder? Ja, mein Kampf. Und dann kann man wieder sagen, ist aus reinem Interesse. Und dann sehen die diese Ausgabe und die türkische Ausgabe und die englische Ausgabe und dann gehen diese Leute und die kommen auch so schnell nicht mehr wieder. Dafür kommen dann andere, die gehen nicht mehr so schnell. Man kann es auch auf dem Klo liegen lassen. Aber man kann nicht so lang scheißen, wie das Buch dauert. Und auch nicht an einem Stück wahrscheinlich, weil der Gesetzgeber das verbietet. Nun, es hilft, sich mit der Umgebung des Führers vertraut zu machen, mit der Geschichte. Und welcher Ort ist da besser geeignet als Braunau am Inn, um einen Start zu machen? Braunau am Inn ist der Geburtsort Adolf Hitlers. Am 20. April 1889 ist er dort auf die Welt gekommen. Seine Mutter Clara Pölzel und Alois Schickelgruber mussten aber vorher die Genehmigung der katholischen Kirche einholen, damit sie heiraten durften. Der Grund dafür war einfach, aber banal. Die beiden waren zu eng miteinander verwandt. Alois Schickelgruber war der Vetter von Clara Pölzel und Clara Pölzel die Cousine von Alois Schickelgruber. Und dafür brauchte man damals die Genehmigung der katholischen Kirche. Die kam dann aus dem Vatikan und so wurde es möglich, dass Adolf Hitler im ersten Stock des Gasthofs zum Pommer in Braunau am Inn geworfen werden konnte. Nun, auch Alois Schickelgruber, und das alles erzählt Hitler hier nicht, weil er seine eigenen Maßstäbe nicht auf sich anwendet, auch Alois Schickelgruber hat keine eindeutige Herkunft. Er ist nämlich ein uneheliches Kind, und zwar von Johann Georg Hiedler. Und er muss sich adoptieren lassen von seinem Onkel Johann Nepomuk Hüttler. Und das macht er auch im satten Alter von 40 Jahren. Und er sorgt damit für eine ganz angenehme Nebenerscheinung, die nämlich, dass die Deutschen zwischen 33 und 45 nicht Heil Schickelgruber rufen mussten. Denn das wäre ja folgerichtig gewesen. Nach Fischelham geht es dann als nächstes in ein kleines Kaff, dann nach Leonding bei Linz und später nach Steyr. Und in Steyr geht Hitler auf die Oberrealschule und hat dort eher schlechte als rechte Noten. Genügend in 2 Fächern, nämlich in Geografie und Geschichte. Das sind gleichzeitig seine stärksten Fächer. Als Welteroberer sollte man sich da auskennen. In allen anderen Fächern lässt die Leistung kontinuierlich nach. Wenn Hitler nicht einen Lungenleiden gehabt hätte, das ihn dazu zwingt, die Schule zu verlassen, dann hätte er vielleicht sogar das Abitur geschafft, aber er schafft es nicht. Als er wiederkommt, ist es zu spät, er kann die Matura nicht machen und bleibt somit ohne Schulabschluss. Das ist auch gar nicht sein Ziel, denn Hitler will etwas ganz anderes. Er will nach Wien, um zu studieren, und zwar Kunst. Er möchte Kunstmaler werden, gegen den Willen seines Vaters, der Zollbeamter ist, und möchte, dass sein Sohn das Gleiche lernt. Als der Vater dann stirbt, er hat einen Schlaganfall, kann Hitler seine Mutter überzeugen und geht dann eben mit seiner Mappe unter dem Arm nach Wien, um sich an der Kunstakademie zu bewerben. Er wird aber abgelehnt, weil nämlich die Zugangsberechtigung für das Studium das Abitur ist. Auch der zweite Versuch, diesmal für Architektur sich zu bewerben, scheitert und die Klassifikationsliste aus diesem Jahre bescheinigt Hitler demzufolge mangelndes Talent, die Probezeichnungen sind ungenügend und zu wenig Köpfe. Wie Hitler diese Wiener Zeit beschreibt, ist heute Mittelpunkt zahlreicher Anschauungen. Es gibt Bücher von Brigitte Hamann beispielsweise über Hitlers Wiener Zeit, die fast jeden Tag in diesem Abschnitt rekonstruieren können und feststellen, dass Hitler in Mein Kampf diese Zeit ganz, ganz anders beschreibt. Ja, um es genau zu sagen, Wahrheit und Fiktion durcheinander bringt. Warum er das macht, das hat einen ganz einfachen Grund und deswegen ist auch Mein Kampf auf den Markt gekommen. Es geht darum, seine Gefolgschaft auf seine eigenen Ideen einzuschwören. Und was läge da näher, als sich zu einem von ihnen zu machen? Hitler behauptet also, er hätte gearbeitet, hart, weil er kein Geld hatte. Aber das stimmt nicht. Mit 96 Kronen im Monat hatte Hitler so viel Geld wie ein Rechtsanwalt damals zu der Zeit. Und er konnte sogar, das sagt er selber, ins Kino, ins Theater, in die Oper, um sich dort eine Meinung zu bilden, eine Weltanschauung, die zum granitenen Fundament seiner derzeitigen Handlung werden sollte. Hören wir uns das mal an, wie er diese Zeit beschreibt. Wien, die Stadt, die so vielen als Inbegriff harmloser Fröhlichkeit gilt, als festlicher Raum vergnügter Menschen, ist für mich leider nur die lebendige Erinnerung an die traurigste Zeit meines Lebens. Auch heute noch kann diese Stadt nur trübe Gedanken in mir erwecken. 5 Jahre Elend und Jammer sind im Namen dieser Phäakenstadt für mich enthalten. Und doch habe ich in dieser Zeit gelernt wie nie zuvor. Außer meiner Baukunst, dem seltenen vom Munde abgesparten Besuch der Oper, hatte ich als einzige Freude nur mehr Bücher. Ich las damals unendlich viel. Und zwar gründlich. Was mir so an freier Zeit von meiner Arbeit übrig blieb, ging restlos für mein Studium auf. In wenigen Jahren schuf ich mir damit die Grundlagen eines Wissens, von denen ich auch heute noch zehre. Aber mehr noch als dieses, in dieser Zeit bildeten sich mir ein Weltbild und eine Weltanschauung, die zum granitenen Fundament meines derzeitigen Handelns wurden. Ich habe zu dem, was ich mir so einst schuf, nur weniges hinzulernen müssen. Zu ändern brauchte ich nichts! Ich habe mich seit früher Jugend bemüht, auf richtige Art zu lesen und wurde dabei in glücklicher Weise von Gedächtnis und Verstand unterstützt. Es ist so ungefähr so, als würde ich sagen, ich habe mich bemüht, seit früher Jugend auf richtige Art zu essen und wurde dabei in glücklicher Weise von Zähnen und Zunge unterstützt. Wer weiß, wenn ich mich in die Lehren und das Wesen des Marxismus einmal vertieft hätte, wenn mich nicht die damalige Zeit förmlich mit dem Kopf auf dieses Problem gestoßen hätte, so war mir im Alter von 17 Jahren das Wort Marxismus noch wenig bekannt, werden mir Sozialdemokratie und Sozialismus als identische Begriffe erschienen. Es bedurfte auch hier das faustische Schicksal, wo das Auge über so nachgefangen wurde. Am Bau fand mein erstes Zusammentreffen mit Sozialdemokraten statt. Es war schon von Anfang an nicht sehr erfreulich. Meine Kleidung war noch etwas in Ordnung. Meine Sprache gepflegt. Und mein Wesen zurückhaltend. Das ist eine faustdicke Lüge. Ich habe hier mal einen Ausschnitt aus einer Originalrede von Adolf Hitler. Manche Zuschauer denken ja, ich würde das übertreiben, was er macht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ich untertreibe. Wenn ich Adolf hier mal original nachmachen würde und könnte, was ich nicht kann und auch nicht will, dann würden in gut anderthalb Stunden wahrscheinlich einigen Leuten die Augen aus dem Kopf fallen und die Ohren vom Schädel. Denn Adolf war wesentlich lauter, er war wesentlich ekelhafter und fanatischer und hatte dazu auch noch so lustige Uniformen an. Und so ein Schnäuz und so glatt gekämmte Haare und widerliche Finger und stechend blaue Augen. Aber undeutlich hat er auch noch gesprochen. Also hier beispielsweise 1923, im Jahr des Putsches, spricht er so: Der Vorort bitte, und übermorgen Kapitän, und dann Syndikalist, und Deutsche Demokrat, und morgen Deutsche Volkspartei, und dann Wirtschaftspartei. Sie verwechseln uns mit ihrer gleichen Elf. Wir haben uns nur ein Ziel gesetzt, und wir verfechten mit fanatischen und rassig-lobischen Kapitänen. Ja, Ja, ja, so war das. Also, meine Kleidung war noch etwas in Ordnung, meine Sprache gepflegt und mein Wesen zurückhaltend. Ich würde mich um meine neue Umgebung vielleicht überhaupt nicht gekümmert haben, wenn nicht schon am dritten oder vierten Tag innerhalb des eingetreten wäre, dass mich sofort zu der Stellungnahme zwang. Ich wurde aufgefordert, in die Gewerkschaft einzutreten. Da man mir erklärte, dass ich eintreten müsse, lehnte ich ab. Ja, ja, das ist ja cool. Davor in diesem Kapitel sagt er ja Pflichterfüllung. Aber hier, da man mir erklärte, lehnte ich ab. Ich begründete dies damit, dass ich die Sache nicht verstünde, mich aber zu überhaupt nichts zwingen lasse. Nun wurde politisiert. Ich trank meine Flasche Milch. Und aß mein Stück Brot irgendwo seitwärts und studierte vorsichtig meine neue Umgebung oder dachte über mein elendes Loslach. Auch hörte ich mehr als genug. Oft schien es mir, als ob man mit Absicht mich heranrückte, um mich so vielleicht zu einer Stellungnahme zu veranlassen. Jedenfalls war das, was ich davon nahm, geeignet, mich aufs Äußerste aufzureizen. Man lehnte da alles ab, die Nation hat seine Erfindung, der Kapitalismus und Klassen, wie auch gut sagen, die Mörder. Das Vaterland als Instrument der Patriotie der Hartmut Gabelschaft, der Autorität, der Neidgebiet, und der Autorität, dieser Satz geht weiter. Aber Autoglauben, Leute, der Religion, das Mittel auf dem Blut, der Autoglauben, der Schmerz, der muss man abfangen. Und das ist das Geld, da muss ich was abgedrückt. Geht immer noch weiter. Und dann wurde mir ein Laden gekauft, die mir einmal an der Arbeiterzeitung und das Sozialdemokrat der Presse gab. Jedenfalls, ich kürze das mal ab, am Ende des Satzes, nach 2,5 Seiten, da steht und so weiter, Punkt, Bindestrich. Das ist geil, ne? Da kaufe ich mir dieses Scheißbuch. Jetzt sag ich, und lese ich das und was passiert nach 2,5 Seiten und so weiter, Punkt, Bindestrich. Da muss ich das ja nicht kaufen, wenn ich das sowieso schon wissen soll. Was heißt der und so weiter, Punkt, Bindestrich? Heißt, mach mal selber weiter, du weißt es ja schon. Oder er weiß nicht, was er schreiben will. Dann soll er es nicht schreiben. Oder schreien. Oder diktieren. Jedenfalls der Grund, weshalb das so ist, ist einfach. Ich habe da viele Wissenschaftler gefragt, konnten nicht antworten. Aber ich bin ja intelligent. Haha, ist rausbekommen. Der Adolf, der steht in der Zelle und erzählt, mein Wesen zurückhalten, meine Sprache gepflegt. Und wer muss das mitschreiben? Der Rudi. Rudolf Hess muss mitschreiben, mit zwei Fingern. Der konnte ja noch nicht mal geradeaus mit dem Flugzeug fliegen. Wie soll der da mitkommen? Hier, wenn der Adolf redet. Immer schneller. Und irgendwann, da denkt sich der Rudi, steh nichts mehr. Ist laut. Ist undeutlich. Leg mich doch am Arsch. Während der Adolf noch 2,5 Seiten lang auf dem didaktischen Orgasmus rumreitet. Komm, sag, komm, sag, komm, und irgendwann zum Höhepunkt kommt. Und feststellt, der Rudi tippt gar nicht mehr. Schon seit längerer Zeit. Dann gucken die sich an. Mist! Und sie überlegen dann, wiederholen kann man die Sätze nicht. Lesen wird das Buch niemand. Zu unserer persönlichen Unterhaltung also und so weiter. Punkt, Bindestrich. Lass doch drinnen, sagt er. Ist so, aber da wir uns nicht damit abgeben wollen, machen wir mal Folgendes. Es gibt hier so ein Stichwortverzeichnis vorne im Buch und da kann man nach allen Begriffen, die einem gerade so einfallen, nachschauen und man kann darin blättern und findet auch immer was. Adel, Entartung, man findet sogar Esperanto, Atatürk, Kunst, alles. Und das Häufigste natürlich, was kommt am meisten vor? Judentum. Das ist dann das meiste. Aber ich habe auch mal nach anderen Begriffen geguckt, wie im Telefonbuch beispielsweise. Nach Sauerbraten oder nach Schweineschnitzel oder nach Ficker. Aber Ficker steht hier nicht drin. Ficker nicht, aber Führer. Ist das Gleiche, ist egal. Aber sexuelle Anspielungen, die gibt es in Mein Kampf zuhauf und das hat einen Grund. In der Zeit, in der Hitler nämlich in Wien ist, nach den missglückten Prüfungen an der Akademie, gerät er zunehmend in esoterische Kreise. Das sind Kreise wie die Ostara-Bewegung von Dr. Adolf Lanz, wie er sich selber nannte. In Wirklichkeit hieß der Mann Georg Lanz. Und in diesen Kreisen wird zu Anfang des Jahrhunderts sehr viel über Chandalen, das sind die Untermenschen, und Arier, die angeblichen Herrenmenschen, gesprochen, deren maßgeblichster Unterschied das priapäische Geschlechtsteil ist. Also Priapus, der Gott, den man in Rom in den Garten stellt, damit er Diebe und Eindringlinge mit seinem erregierten Penis abschreckt. Dieser Priapus dient den Chandalen als Vorgeber, als Namensgeber, als Penisgeber. Und die schänden nun mit ihren Riesenprängeln vornehmlich die arischen Frauen. Das heißt ja erstmal nichts anderes, als dass die Arier kleine Schniedel haben. Dieser Minderwertigkeitskomplex, den man daraus bezieht, dass andere Leute fleischlichen Lüsten frönen, dass sie sexuelle Begierden haben, dass sie, und da spielt der Christen-Juden-Konflikt auch eine Rolle, die Verkörperung des Satans dadurch werden, dass sie eben all dies machen. Und dann merkt man, dass neben all den religiösen Gründen auch vorbereitende Gründe für die Durchführung eines hehren Zieles, eines weiteren Planes eine Rolle spielen. Die Sexualität ist immer nur der Anlass, darüber zu reden. Und deswegen ist die Sexualität auch in Mein Kampf der Anlass für ein anderes Thema, was dann als nächstes kommen wird. Aber erstmal zur Sexualität selbst. Wenn man Mein Kampf dann irgendwann so liest, dass einem bewusst wird, dass Adolf tatsächlich das alles geschrieben hat und was er da zusammengekritzelt hat, dann versteht man vielleicht, weshalb ich nach so vielen Lesungen ein durchaus zynisches Verhältnis zu diesem Buch entwickelt habe. Die Sätze sind nämlich alle zweideutig, beziehungsweise noch viel schlimmer, sie sind eindeutig. Hier im Kapitel Judentum und Prostitution beispielsweise, da kann man tatsächlich lesen, das Verhältnis des Judentums zur Prostitution und mehr noch zum Mädchenhandel selber konnte man in Wien studieren. Ohne Abitur, wie wohl in keiner sonstigen westeuropäischen Stadt, südfranzösische Hafenorte vielleicht ausgenommen. Gut, dass die südfranzösischen Hafenorte die Ausnahme in den westeuropäischen Städten bilden. Schon im tagtäglichen Verkehr mit meinen Arbeitsgenossen fiel mir die erstaunliche Wandlungsfähigkeit auf, mit der sie zu einer gleichen Frage verschiedene Stellungen einnahmen. Schon wieder. Gleich dem Weibe, dessen seelisches Empfinden weniger durch Gründe abstrakter Vernunft bestimmt wird, als durch solche einer undefinierbaren gefühlsmäßigen Sehnsucht nach ergänzender Kraft. Und dass sich deshalb lieber dem Starken beugt, als den Schwächling beherrscht, liebt auch die Masse mehr den Herrscher als den Bittenden und fühlt sich im Innern mehr befriedigt durch eine Lehre, die keine andere neben sich duldet, als durch die Genehmigung liberaler Freiheit. Das ist einfach zu entschlüsseln. Die Frauen haben also keine Gründe abstrakter Vernunft, die wollen nur ergänzende Kraft. Die ergänzende Kraft, die haben die Männer zwischen den Beinen. Also heißt das im Optimalfall, laut Adolf Hitler, dumm fickt gut. Ja, je dümmer, desto mehr ergänzende Kraft wollen die ja. Und wer sind die dummen Frauen laut Adolf Hitler? Die arischen Frauen. Über die redet er ja. Im Optimalfall also sind die arischen Frauen so dumm, dass sie gut ficken. Und wie ficken sie dann gut? Lieber beugen als beherrschen. Also lieber so als so. Ich hab's nicht geschrieben. Und Millionen von anständigen Deutschen, die haben zwischen 33 und 45, wahrscheinlich davor und danach auch, in der Missionarstellung gepoppt. Weil sie dachten, das wäre richtig so. Aber der Führer sagt's ganz hinten, die anständigen Deutschen, der Führer sagt's ganz richtig, die anständigen Deutschen, die machen's am liebsten von hinten. Jetzt habe ich noch ein Beispiel. Ich habe noch ein Beispiel. Es hört nicht mehr auf. Es geht nur noch so jetzt. Nur noch ein letztes Beispiel, dann ist Schluss. Das können Sie selbst entziffern. Wir können es eigentlich duzen. Wenn ich den Adolf schon die ganze Zeit duze, können wir uns auch duzen. In welcher Menge dabei dieses Gift erzeugt und verbreitet wurde? Natürlich! Je niedriger das geistige und sittliche Niveau eines solchen Kunstfabrikanten, umso unbegrenzter ist seine Fruchtbarkeit. Bis so ein Bursche, schon mehr wie eine Schleudermaschine, seinen Unrat der anderen Menschheit ins Antlitz spritzt. Jedenfalls, an wen sich das richtet, das ist dann schon etwas leichter zu erkennen. Es ist eine unter genauer Berechnung aller menschlichen Schwächen gefundene Taktik, deren Ergebnis fast mathematisch zum Erfolge führen muss, wenn eben nicht auch die Gegenseite lernt, gegen Giftgas, mit Giftgas zu kämpfen. Aha. So einfach ist das versteckt hinter diesen Zeilen und so deutlich ist die Absicht, wenn man versucht, diese Zeilen noch einmal auseinanderzunehmen und den Vergleich zu dem zu bringen, was Hitler vorher gesagt hat. Er redet hier von Giftgas. Das Giftgas, was er meint, welches er als angebliches Opfer kennengelernt hat, ist tatsächlich das Gelbkreuz, welches Hitler bei einem Gasangriff als auf Ippern am eigenen Leibe spüren musste. Er wäre fast erblindet, deswegen musste ins Lazarett nach Pasewalk in Pommern. Hitler war aber nicht Opfer. Er ist freiwillig in ein bayerisches Regiment eingetreten und genauso freiwillig in den Ersten Weltkrieg gezogen wie viele andere Deutsche auch. Dass er sich zum Opfer macht, die Legitimation für sein Täterhandeln bezieht, nämlich Giftgas anwendet gegen Giftgas, das ist schon ein Hinweis darauf, dass er im selben Atemzug systematisch mathematische Erfolge erzielen will, indem er Menschen vergast und nicht mit Gelbkreuz, sondern mit Zyklon B, so wie das später auch der Fall sein wird. Die Programmatik in Mein Kampf und auch die Demagogie ist komplett sichtbar, komplett erhalten und sie ist sehr deutlich formuliert. Diese Programmatik der Nazis ist auch heute noch sehr deutlich formuliert und es ist auch heute noch möglich, neben der Auseinandersetzung mit Mein Kampf Dinge zu entdecken, die diese Deutlichkeit nicht vermissen lassen. Im Gegenteil, man fragt sich immer wieder, wenn man durch die Lande fährt und ich habe jetzt die Gelegenheit seit einigen Jahren, was ist eigentlich alles erlaubt, während viele andere Dinge verboten sind? Mit welchem Maß wird gemessen? Und wo können wir eigentlich darüber reden, dass wir mit der Vergangenheitsbewältigung schon fertig sind, wenn andere Dinge noch gar nicht mal angefangen haben, beispielsweise die Lektüre von Mein Kampf legal nicht zugänglich ist? Den gewaltigsten Gegensatz zum Arier bildet der Jude. Bei kaum einem Volke der Welt ist der Selbsterhaltungstrieb stärker entwickelt als beim sogenannten Auserwählten. Als bester Beweis hierfür darf die einfache Tatsache des Bestehens dieser Rasse allein schon gelten. Wo ist das Volk, das in den letzten 2000 Jahren so wenigen Veränderungen der inneren Veranlagung, des Charakters und so weiter ausgesetzt gewesen wäre? Welches Volk hat endlich größere Umwälzungen mitgemacht als dieses und ist dennoch immer als dasselbe aus den gewaltigsten Katastrophen der Menschheit hervorgegangen? Überhaupt war die sittliche und sonstige Reinlichkeit dieses Volkes ein Punkt für sich. Dass es sich hier um keine Wasserliebhaber handelte, konnte man ihnen ja schon am Äußeren ansehen. Leider sehr oft sogar bei geschlossenem Auge. Gab es denn da einen Unrat, eine Schamlosigkeit in irgendeiner Form, vor allem des kulturellen Lebens, an der nicht wenigstens ein Jude beteiligt gewesen wäre? So wie man nur vorsichtig in eine solche Geschwulst hineinschnitt, fand man, wie die Made im faulenden Leibe, oft ganz geblendet vom plötzlichen Lichte, ein Jüdlein. Ich war vom schwächlichen Weltbürger zum fanatischen Antisemiten geworden. Das gleiche Rudel Wölfe, das soeben noch gemeinsam seinen Raub überfällt, löst sich bei nachlassendem Hunger wieder in seine einzelnen Tiere auf. Das gleiche gilt von den Pferden, die sich des Angreifers geschlossen zu erwehren suchen, um nach überstandener Gefahr wieder auseinanderzustieben. Ähnlich verhält es sich beim Juden. Der Jude ist nur einig, wenn eine gemeinsame Gefahr ihn dazu zwingt oder eine gemeinsame Beute lockt. Fallen beide Gründe weg, so treten die Eigenschaften eines krassesten Egoismus in ihre Rechte und aus dem einigen Volk wird im Handumdrehen eine sich blutig bekämpfende Rotte von Ratten. Siegt der Jude mit Hilfe seines marxistischen Glaubensbekenntnisses über die Völker dieser Welt, dann wird seine Krone der Totentanz der Menschheit sein. Dann wird dieser Planet, so wie einst vor Jahrmillionen Menschen, leer durch den Äther ziehen. Seit dem Tage, da ich am Grabe der Mutter gestanden, hatte ich nicht mehr geweint. Wenn mich in meiner Jugend das Schicksal unbarmherzig anfasste, wuchs mein Trotz. Und als mich endlich selbst noch in den letzten Tagen des fürchterlichen Ringens das schleichende Gas anfiel und sich in meine Augen zu fressen begann und sich unter dem Schrecken nur einen Augenblick verzagen wollte, da donnerte mich die Stimme des Gewissens an, elender Jämmerling. Du willst wohl heulen. So glaube ich heute im Sinne des allmächtigen Schöpfers zu handeln. Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn. Hitler also als Messias, als Stellvertreter Gottes auf Erden, und dieser Funktion wird er dann seiner Meinung nach auch gerecht, indem er einschreitet in den Lauf der Dinge, indem er anfängt, das zu tun, was die Natur versäumt zu tun, aber eigentlich tun müsste, wenn es nach den Gesetzen, den Pseudogesetzen Hitlers geht, denn nichts anderes sind diese Erkenntnisse, die er in Mein Kampf schildert. Das nächste Kapitel ist das überraschendste Kapitel in Mein Kampf. Es ist mein persönliches Lieblingskapitel und Sie oder ihr werdet merken, warum. Es geht jetzt um eine Ansammlung von Tierbeispielen, insbesondere darum, wie sich die meisten Tiere paaren. Und wir werden sehen, auch die Tiere paaren sich, genauso wie Hitlers Genossen, oft gleichgeschlechtlich. Und das hat grammatikalische Gründe. Erschreckenderweise. Wir erfahren auch, wie viele Eier Kolumbus hatte und wo diese Eier überall geblieben sind. Und was die Mehrzahl von Kolumbus ist. Und bevor wir das erfahren, merken wir, dass die Absurdität in Mein Kampf, und nur über das wird gelacht, denke ich, nur über die Formulierung der Täter und nicht über die Opfer, wenn man das verwechselt, dann verdreht man einiges, dass diese Absurdität auch heute noch stattfindet und nicht lächerlich ist. Sie ist grausam. Diese Absurdität beispielsweise führt uns auf ein Thema, was mit diesem Buch zu tun hat. Mein Kampf ist ja heute in England erlaubt, aber es ist keine englische Ausgabe. Die Ausgabe von Mein Kampf, die heute in England verkauft wird, wurde aufgekauft, und zwar von dem drittgrößten Verlagshaus dieser Welt. Es handelt sich da um die Bertelsmann AG. Und deswegen ist Nationalsozialismus heute ein globales Thema. Ein Thema, das über die Grenzen hinweg funktioniert. Und deswegen ist es auch umso absurder, wenn man sich damit auseinandersetzt und man stellt fest, die Absurdität in Mein Kampf ist das Pendant zu dem, was man heute erleben muss, wenn man sich mit dem Umfeld von Mein Kampf auseinandersetzt. Hier ist dann der Höhepunkt der Absurdität erreicht. Das Kapitel heißt Volk und Rasse. Es gibt Wahrheiten, die so sehr auf der Straße liegen, dass sie gerade deshalb von der gewöhnlichen Welt nicht gesehen oder wenigstens nicht erkannt werden. Sie geht an solchen Binsenwahrheiten manchmal wie blind vorbei und ist doch das Höchste erstaunt, wenn plötzlich jemand entdeckt, was doch alle wissen müssten. Es liegen die Eier des Kolumbus zu Hunderttausenden. Zu Hunderttausenden Warum? Nur die Kolumbusse. Sind eben seltener zu treffen. Schon die oberflächliche Betrachtung zeigt als nahezu ehrenes Grundgesetz all der unzähligen Ausdrucksformen des Lebenswillens der Natur ihre in sich begrenzte Form der Fortpflanzung und Vermehrung. Jedes Tier paart sich nur mit einem Genossen. Der gleichen Art. Meise geht zu Meise. Scheiße. Meise, die in der Partei ist und auch noch geht. Fink zu Fink. Hab lange überlegt, warum diese Reihenfolge. Bei Meise wusste ich's ja. Aber bei Fink. Der Storch zu Störchen. Feldmaus zu Feldmaus. Manchmal, und nicht nur manchmal, kommen Nazis in die Vorstellung. Heute vielleicht auch, ich sehe sie ja nicht. Die sehen auch nicht immer so aus, wie man denkt. So. Manchmal sind die auch so mit Anzug und Fliege. Und manchmal, so wie in Eberswalde, da kommen dann Nazis in die Vorstellung. Und setzen sich dann dahin. Und dann kommen die mit 30 auf einmal. Und in Eberswalde, da sah einer so aus wie ich. Und da habe ich gesagt, ey, bist du Türke? Und da habe ich gesagt, ey! Und dann, ich kann nichts mehr Deutsch. Kaputt. Ich habe immer Angst, dass ich zwischendurch das Deutsch vergesse. Ja, in der Zeitung steht das immer, Türke liest aus meinem Kopf! Da denke ich immer, Gott sei Dank, dass ich ein bisschen Deutsch kann. Was denken die nachher? Ich komme hin, Kollege, wie geht, bist gelesen in meinem Kopf? In der Ostsee-Zeitung, da stand drin, Türke führt Hitler vor! Und ich habe dann, ich wusste, da fehlten zwei Wörter. Ich kann ja ein bisschen Deutsch. Da fehlte, der Türke führt unseren Hitler vor! Aber ich arbeite hier viele Jahre, komme, schneide in Döner, nichts Gutes, spreche Deutsch, aber ich will ein bisschen erzählen von diesem Burger. Warum verboten? Warum verboten? Kaufen Döner bei mir, kommen, ich, warum nichts? Ich auch ein bisschen lesen, sprechen. Gute Deutsch. Kommt was auf die Pommes? Das Schöne an dem Kapitel ist, das geht weiter. Und zwar endlos lange Tierbeispiele. Und in Dresden kamen dann auch so drei Nazis. Saßen dann so in der ersten Reihe. Und der eine war so eher so blond und hier... Und der andere war so normal so. Und der andere war so ein bisschen fetter so. Und die saßen dann da, haben so geguckt und wollten die ganze Zeit zeigen, wir lassen uns das von dir nicht bieten. Du. Ich wusste aber, wenn dieses Kapitel kommt, der Dicke, der war schon die ganze Zeit, hat er schon so mit Arschbacken Nüsse geknackt, ja. Ich wusste, wenn das Kapitel kommt, dann muss der lachen. Das Einzige, was der nämlich versteht nach anderthalb Stunden, sind die Tierbeispiele. Feldmaus zu Feldmaus. Hausmaus zu Hausmaus. Und dann der Blonde. Und der Dicke. Der Wolf zur Wölfin und so weiter, Punkt, Bindestrich. Da kamen also noch viel mehr Tierbeispiele, die waren viel zu undeutlich und zu schnell gesprochen. Und da muss der Dicke lachen. Aber so. Und kann nicht mehr, kann nicht mehr. Und der Blonde. Und der andere. Hehehe. gelacht. Ekelhaft, inbrünstig, gierig, stumpf. Ich habe das so empfunden. Und für eine Sekunde lang, die saßen ja in der ersten Reihe, habe ich die angeguckt. Und dann machte er... Nachher kam dann der Dicke zu mir und hat gesagt, nee, war echt gut, ne? Aber steht das wirklich da drin? Ich hab gesagt, ja, steht wirklich drin, ist Adolf. Und da hat der Blonde gesagt, muss man aber nicht so lesen. Da hab ich gesagt, ja, muss man aber nicht so schreiben. Das Schöne ist, es geht immer weiter. Das ist nur zu natürlich. Die Folge dies in der Natur allgemeingültigen Trieb ist doch Rassenweiler, die sind doch die Schafe auf der Torre. Der Fuchs ist immer ein Fuchs. Was meinen Sie, wer einem da zustimmt, wenn man sowas sagt? Antifa-Aktivisten, T-Gruppenmitglieder, dritte Weltladenbesitzer. Sind, nee, total korrekt, wir hatten das gesagt. Was meinen Sie, wer das alles ablehnt, wenn man den nächsten Satz mal in so ein Mikrofon auf dem Eu-Konzert sagt? Die Gans ist immer eine Gans. NPD-Mitglieder, Heimatvereine, Schießstandbesitzer, Glatzenträger sagen dann kollektiv, wir hatten so eine Scheiße erzählt. Und auf beide Fragen die gleiche Antwort, Adolf. Und es kommt oft vor, dass sich diese beiden Gruppen ähnlich sind. In Schwerin verbietet die PDS die Lesung, während in Ingolstadt die CSU das Gleiche macht. Und mit der gleichen Begründung. Sowas macht man nicht. Komisch. Ich gehe dann in die Bäckerei und sage dann den nächsten Satz. Der Tiger ist immer ein Tiger. Und so weiter. Komma. Und der Unterschied kann höchstens in verschiedenen Maße der Kraft, der Stärke, der Klugheit, Gewandtheit, Ausdauer, Punkt. Ist ja Seite 312. Das liest ja eh keiner mehr. Der nächste Satz ist legendär. Merken Sie sich den Satz. Damit können Sie Leute erschrecken. Es wird aber nie ein Fuchs zu finden sein. Scheiß Fuchs. Der seiner inneren Gesinnung nach... Der seiner inneren Gesinnung nach... etwa... humane Anwandlungen Gänsen gegenüber haben. Deutschland hat eine jährliche Bevölkerungszunahme von nahezu 900.000 Seelen. Die Ernährung dieser Armee von neuen Staatsbürgern muss einmal bei einer Katastrophe enden, falls eben nicht noch Mittel und Wege gefunden werden, vorzubeugen. Entweder man lässt die Natur wieder entscheiden oder man stellt die Vermehrung des menschlichen Geschlechtes ein oder... oder durch Selbsthilfe. Das heißt nichts anderes als KZ. Natürlich, wenn Meise zu Meise geht, wenn Fink zu Fink geht und Storch zu Störchen, dann wäre laut Darwin Mensch zu Mensch die logische Fortführung. Ist sie aber hier nicht, weil Hitler das gar nicht will. Er will selektieren im Sinne der Natur, im Sinne Gottes. Und demzufolge ist es auch gar nicht sein Anliegen, das zu tun, was logisch wäre. Demzufolge geht es darum, dass er diese banale Grundlage zu einer grausamen Fortführung bringt. Diese grausame Fortführung kann man heute an über 100 Stellen besichtigen. Man kann dorthin fahren und sich angucken, was passiert ist. Man kann feststellen, dass die Reise in das Gehirn des Psychopathen nicht virtuell bleibt, sondern dass sie real ist. Das Grauen, das ist allgegenwärtig, da muss man nicht lange suchen. Nur wie kriegt man es in die Köpfe rein? Wie macht man das den Leuten begreiflich, dass die Auseinandersetzung nicht eine Belastung sein muss, für jeden Einzelnen nicht, sondern dass sie auch fruchtbar über Völker hinweg stattfinden kann? Denn ich komme hier nicht als Türke hin, um anzuklagen, sondern ich rede über uns Deutschen, die wir in Deutschland leben. Ich lese vor vielen Schülern und vor anderen Leuten, vor Erwachsenen, Alten, vor Nicht-Deutschen, Deutschen, egal wem, und ich stelle oft fest, dass Sätze wiederkehren. Stereotype-Sätze. Beispielsweise, ich kann das alles nicht mehr hören, ist so ein Satz. Oder, wir sind das doch nicht schuld, ist ein anderer Satz. Aber ich habe gemerkt, dass ich persönlich das sehr gut hören kann. Ich habe das so oft schon gelesen und ich höre es immer wieder. Und ich kann dabei die unterschiedlichsten Dinge mischen. Und ich merke, dass das Publikum das auch kann, dass diese Ambivalenz aufrechtzuerhalten wichtig ist, um Bewegung zu erzeugen. Und dass diese Bewegung wiederum richtig ist, um nicht zu spät zu sein, wenn persönliche Stellungnahme gefordert ist. Das ist eine Binsenwahrheit, um das mit Adolf Hitler zu sagen. Meistens ist man nämlich zu spät. Meistens sind die Klugscheißer, die vor oder nach dieser Lesung oder anderen Projekten eine gute Meinung haben, verschwunden, wenn man sie braucht. Dann stehen die Leute hinter der Gardine und schreiben kluge Aufsätze über politisch korrektes Verhalten. Aber da sind sie nicht, wenn Leute angepöbelt werden, wenn Häuser brennen, wenn es darum geht, das Maul aufzumachen, auch wenn es gefährlich ist. Wenn es darum geht, an die neuralgischen Punkte des deutschen Bewusstseins zu fahren und den Finger vielleicht sogar auf die Wunde zu legen. Dann werden hastig Betroffenheitsketten, Lichterketten gebildet. Dann wird Farbe bekannt und dann gibt es einen Aufstand der Anständigen, obwohl es schon seit Jahren Nazis gibt und Leute sterben. Wenn Lichterketten gebildet werden, sind die Leute meistens tot. Und das ist doch ein Anlass zu sagen, an unserer Haltung stimmt etwas nicht. An der Haltung derer, die unsere Haltung beeinflussen, dadurch, dass sie Bücher verbieten, stimmt etwas nicht. Wie können wir in der Gegenwart gewappnet sein, wenn wir die Erkenntnisse der Vergangenheit noch nicht mal kennen? Was sollen wir damit in der Zukunft erst anfangen? Eines Tages erhielt ich von der mir vorgesetzten Dienststelle den Befehl nachzusehen, was es für eine Bewandtnis mit einem anscheinend politischen Verein habe, der unter dem Namen Deutsche Arbeiterpartei eine Versammlung abzuhalten beabsichtige. Der Eindruck auf mich war weder gut noch schlecht, eine Neugründung wie eben viele andere auch. Ich ging zur Sitzung und war überrascht. Ich dachte ja gar nicht daran, zu einer fertigen Partei zu gehen, sondern ich wollte meine eigene gründen. Der Reichsvorsitzende komme noch, deswegen wurde das Protokoll der letzten Sitzung verlesen. Vier junge Menschen waren anwesend, dann kam der Kassenbericht. Alles war mit ihnen einverstanden. Dann die Versicherung des Vertrauens, dann eine Antwort aufs Kiel aus Berlin und alles war einverstanden. Das war fürchterlich! Grauenhaft! In diesem Club sollte ich eintreten? Nein, ich begann zu fragen, nichts war vorhanden. Aber was diese paar jungen Menschen empfanden, das kannte auch ich. Es war die Sehnsucht nach einer neuen Bewegung, die mehr sein sollte als eine Partei im bisherigen Sinne des Wortes. Je länger ich nachzudenken versuchte, umso mehr wuchs in mir die Überzeugung, dass aus einer solchen Bewegung heraus dem, was hier verkündet werden musste, das war keine neue Welt. Keine neue Wahlparole, sondern eine neue Weltanschauung. Allerdings ein unendlich schwerer Entschluss, dieser Abschluss wird nicht umsetzen mit. Nach zweitägigen qualvollen Nachgrübeln kam ich zur Überlegung, den Schritt tun zu müssen. Es war der entscheidendste Entschluss meines Lebens. Ein Zurück konnte und durfte es nicht mehr geben. So meldete ich mich als Mitglied der Arbeiterpartei an und erhielt einen provisorischen Mitgliedsschein mit der Nummer 7.